WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute unter uns hier im Radio bei 1Live. Das Fernsehen ist nicht dabei. Ich freue mich, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ihr kennt das ja, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist die Melanie und die Melanie ist 27. Guten Morgen. Hallo, gute Marke. Melanie, weswegen rufst du an? Also ich melde mich nochmal zum Thema von letzter Woche, Dreck. Dreck, ja. Genau, und zwar aus einer etwas anderen Richtung. Ja. Denn ich habe seit etwa 13 Jahren Mysophobie. Kurze Erklärung, es bezeichnet halt eine übertriebene und oftmals unbegründete Angst vor Dreck. Ach so, wie heißt das? Mysophobie. Ah, eine große Angst, eine Panik vor Dreck. Ja, genau. Also je nach Situation reicht es von Unwohlsein bis wirklich Panik. Mhm. Und es passiert halt einfach in alltägliche Situationen, über die sich in Anführungsstrichen normale Menschen keine Sorge machen würde. Ja, sag mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel Türgriffe anfassen. Mhm. Weil, ja gut, normale Menschen würden das halt machen und sich nichts weiter bei denken. Na sagen wir so, ich fasse auch nicht gerne an Türgriffe, wenn ich zum Beispiel in Arztpraxen gehe oder da, wo viele Leute anfassen. Mhm. Genau, ja. Aber bei dir ist das wahrscheinlich dann noch viel schlimmer. Genau. Also ich muss auch sagen, jetzt mit Arztpraxen, also realistisch gesehen sind ja auch an Türgriffe wohl mehr Keime als auf öffentliche Toilette. Mhm. Also jedenfalls statistisch. Aber ich muss sagen, so diese Krankheiten, die muss ich da realistisch holen könnte, also Erkältung, vielleicht Magen-Darm, sowas, die machen mir auch weniger aus. Ich habe da mehr Angst vor richtig schlimme Krankheiten. Die man sich aber eigentlich nicht holen kann über einen Türgriff. Ja. So, genau, wie ist es denn, wenn du, wie kann man es fragen, wie verhältst du dich denn Türgriffen gegenüber? Also im Normalfall benutze ich da immer irgendwie ja, Taschentuch, Klopapier, sowas die Richtung. Wenn das zur Hand ist? Ja, ich habe es eigentlich mehr oder weniger immer zur Hand. So, wenn es aber nun doch passiert, dass du mit der Hand anfasst an den Türgriff, was dann? Was passiert mit dir? Es kommt etwas drauf an, wo sich das befindet, aber mir wird auf jeden Fall unwohl dabei und ich habe das Verlangen, mir die Hände zu waschen. Beziehungsweise, wenn ich ihn dann anfasse, dann schaue ich auch, dass ich ihn einfach an einer Stelle anfasse, wo halt, wo selten angefasst wird. Okay. Was dann auch entsprechend manchmal das Öffnen erschwert etwas, ja, weil es nicht so groß ist, aber ja. Wobei, das finde ich alles noch so im Rahmen des Normalen. Ich war gerade heute bei einem Arzt, und das ist eine Arztpraxis, wo sehr viele Leute ein- und ausgehen. Da mache ich das genauso wie du. Da packe ich dann auch so am Rande an, um nicht so möglichst nicht viel drauf zu fassen und dann ist es aber auch wieder gut. Beschreib da vielleicht noch ein paar andere Beispiele, wo dich das sehr sehr betrifft und sehr bedrängt und ängstigt. Also was noch ein anderer Fall wäre, ich bin deshalb in Therapie und es gibt da eine Person, die ich für dreckig halte. Mhm. Also realistisch gesehen, es ist kein Schmutzkink oder so, also normale Leute würde sich da nichts bei denken, aber ich halte diese Person für dreckig, was auch oftmals keine sinnvolle Begründung hat und auch nichts mit Sympathie zu tun hat. Mhm. Aber ich wusste, dass diese Person in dem Raum war. In welchem und, Raum? In diesem Therapieraum. Und aber auf warst dem du Schulsaal. Aber warst du nicht in dem Therapieraum nur mit dem Psychologen zusammen? Ja, schon. Also ich weiß, dass diese Person zum anderen Zeitpunkt dort war. Ach so, ach so. Und ich saß dann auf diesem Stuhl und ich dachte mir, ja, verdammt, irgendwie jetzt sitze ich hier in diesem gleichen Stuhl. Und ich hatte wirklich den ganzen Tag über Magenschmerzen extreme. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe meine Wäsche in die Waschmaschine getan, habe mir während dem Wäschewaschen, während dem Ausziehen, habe ich mir dreimal die Hände gewaschen und habe danach geduscht. Bestimmt auch doppelt und dreifach. Und ich hatte dann immer noch Magenschmerzen. Du hast du ja gerade sehr günstigerweise bei einem Psychologen gesessen. Hast du dem das dann aktuell auch gesagt? Ich habe hier jetzt gerade ein Problem. Ja, habe ich auch. Was hat der gesagt darauf? Ja, also wir hatten dann eher drüber geredet, wie wir es zukünftig machen wollten, weil das hat mich in dem Moment mehr beschäftigt. Ach so. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe dann auch wirklich nach andere Therapeuten geschaut, was ich ungern machen wollte, weil ich da eigentlich sehr zufrieden bin. Weil du Angst hast, dass diese Person, die du für dreckig hältst, da auch immer wieder auftaucht. Genau, ja. Ja. Melanie, wie sieht das denn so wie sieht deine Wohnung denn zum Beispiel aus? Also ironischerweise sieht die nicht übermäßig sauber aus. Ich habe da mehr, sage ich mal, so saubere und unsaubere Bereiche. Mhm. Also in unsaubere Bereich kommen halt Schuhe, Straße, Klamotte und so weiter. Und zu Hause trage ich dann halt, ja, saubere Klamotte und... Aber es ist jetzt nicht so ganz steril bei dir in der Wohnung? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also bestimmte Stellen, ja. Welche Stellen denn? Also Bett zum Beispiel... Wie oft wechselst du deine Bettwäsche? So, ich würde mal vielleicht alle 1-2 Monate sagen. Das ist auch nicht übermäßig oft. Das ist nur wirklich nicht viel. Ich wechsle meine Bettwäsche jede Woche. Ja, gut. Also, nee, ganz so oft nicht, weil es ist halt, weil ich das einfach extrem sauber halte. Und ach so, wie gesagt, inzwischen bin ich da auch etwas lockerer, auch durch die Therapie. Was ich hier alles so rede, vielleicht hab ich ja diese Erkrankung und nicht du. Wer weiß, ja. Nee, ich denke, in gewisser Hinsicht hat wahrscheinlich jeder so... Das Problem ist bei diesen, es gibt ja nun Definitionen von Krankheiten für allen Unsinn auch mittlerweile. Die Frage ist, ab wann ist es pathologisch, ab wann ist es krank? Ab wann ist es eine psychische Erkrankung und bis wohin geht es, wo man sagt, naja, okay, der ist halt ein bisschen reinlicher oder der ist ein bisschen ängstlicher und was es also gibt? Ist eine gute Frage. Ich bin kein Psychologe, aber ich denke, es fängt wahrscheinlich wirklich bei solchen Momenten an, wenn man dann halt wirklich den ganzen Tag Magenschmerzen hat, weil man auf die Tür das stimmt. Saß. Ja, da hast du recht. Wie gesagt, also... Die Sache ist halt einfach die, es widerspricht eigentlich jeder Logik. Mhm. Weil, wie gesagt, es ist so, dass ich halt Angst vor Krankheiten habe, wo ich weiß, da bin ich eigentlich nie wirklich gefährdet, realistisch gesehen. Wie ist das denn eigentlich so im Kontakt mit Menschen, mit Freunden? Wie verhältst du dich da? Also, wie gesagt, es hat jetzt nichts mit Sympathie zu tun. Von dem her gibt es halt auch bei Freunden welche, die ich als reinlicher einstufe und unreinlicher. Aber es ist halt auch so, dass ich gehe raus. Na, gibst du gerne den Leuten die Hand? Ungern, muss ich ungern sagen. Also es Freunde, gibt so ein paar Leute, wo ich mir denke, denen vertraue ich weit genug, dass ich es okay fände. Aber ich bin kein großer Fan davon. Aber ungern, ich mag schon. Das heißt, du lässt dich auch nicht gerne freundschaftlich umarmen. es kommt auf die Person an, muss ich sagen, ja. Ja gut, das sage ich jetzt auch wieder. Das kommt auf die Person an. Ja, nee, aber es spinnt sich dann auch so weiter, dass ich überlege, okay, wen hat die Person vorher umarmt? Ich denke, es gibt da ein ganz gutes Beispiel. Und zwar bei diesem Film Philadelphia. Da sitzt ja Tom Hanks in seiner Rolle. Ich bin mir unsicher, wo er genau hingeht. Aber er sitzt in dem Stuhl und man sieht, sein Gegenüber beäugt ihn ganz kritisch und merkt sich, was er alles anfasst. Und so in etwa läuft es bei mir auch im Kopf ab, dass ich mir dann denke, okay, diese Person, die ich als unrein erachte, hat dieses und jenes angefasst und diese und jene Person. Und dass ich mir das praktisch mental so als unrein markiere. Das bedeutet das doch auch, dass du eigentlich permanent damit gedanklich beschäftigt bist, ne? Ja, genau. Wie gesagt, inzwischen hat sich etwas gebessert, weil ich sehr dran gearbeitet habe. Aber ja, dieser Gedanke zieht sich mehr oder weniger seit 13 Jahren permanent durch mein Leben. Das ist belastend. Das ist wirklich belastend. Hast du einen Freund? Ja. Wie ist das denn mit dem? Muss der sich auch ständig waschen und schrubben? Ich sag's mal so, ich habe Glück, dass er ein von sich aus selbst sehr reinlich ist. Und jetzt nicht so sehr wie ich, also im Sinne von ständig Hände wasche, aber halt, dass er täglich duscht und alles. Und ich sag's mal so, er kennt meine Macke und nimmt Rücksicht drauf. Wie ist das denn beim Sex mit euch beiden? Bist du da auch vor, dass da irgendwie Bakterien unten rumschwirren und du fasst da nicht gerne an oder machst andere Sachen? Nee, ironischerweise finde ich das vollkommen okay, weil ich ihn als reine Person ansehe. Ah, verstehe. Und wenn ich die Person als rein ansehe, dann bin ich da auch locker. Aber du bist auf dem Weg der Besserung, habe ich jetzt gehört, weil du viel an dir gearbeitet hast, wahrscheinlich auch mit Hilfe eines Psychologen. Genau, ja. Und also es hat sich sehr gebessert. Das Ziel wäre natürlich, so weit Abstand wie möglich von diesen Gedanken, Zwangsgedanken sind das ja irgendwie, nehmen zu können irgendwann. Ja, genau. Melanie, also da bin ich auch sehr weit gekommen. Ja. Dann danke ich dir, dass du uns davon erzählt hast und von diesem Krankheitsbild. Ich wünsche dir alles Gute und dass du noch weitere Fortschritte machst so in der Zukunft und dass das Leben dann entspannter ist. Vielen Dank. Also ich danke auch sehr fürs Gespräch und möchte mich nochmal für deine Sendung bedanken. Wünsche dir auch alles Gute. Sehr nett von dir. Und, vielen Dank. Vielen Dank. Noch weiter so. Tschüss. Melanie, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Freie Themennacht heute. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Und hier ist die Gabi. Die Gabi ist 50. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Jürgen. So, liebe Gabi, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, ich hatte vor 2 Tagen in deiner Sendung jemanden von Weißen Ring gehört, die also Opfern große Hilfestellungen geben. Genau. Das war eine ehrenamtliche Frau war das. Richtig. Mhm. Ich selber habe mit dem Weißen Ring zu tun gehabt, wegen meinen Kindern, weil die sind den sexuellen Missbrauch zum Unglück gefallen. Und Kinder, also gleich mehrere drei, Kinder? Ja, drei Kinder? Ja, ja. Wann war das? Wie lange liegt das zurück? 1994. Und wie alt waren die Kinder damals? 2, 4 und... Also zwischen 1 und 2 Jahren, die Kleine war 2,5, wie das rauskam. Die Mittlere, die war zwischen 3 und 5 und der Große war zwischen 6 und 8. Und wer hat das gemacht? Von meinem damaligen Mann, ein guter Kumpel, ein sehr guter Kumpel. Der hat sich an allen 3 Kindern vergriffen? Ja, ja. Auch an dem Baby quasi? Ja, ja. Welche Gelegenheit hatte er überhaupt dazu? Ja, der, wie gesagt, wir kannten auch seine Eltern und der hat dann schon mal ein Kind mit dahin genommen zu Besuch. Und wir wussten aber nicht, dass die Eltern zu dem Zeitpunkt dann nie zu Hause waren. Es war die Hölle, es war echt die Hölle. Das ging dann über einen längeren Zeitraum? Über circa 2 Jahre. Und wie ist das rausgekommen? Durch die ganz Kleine. Die hat dann mit circa 2,5 angefangen, auf ihrer Babysprache zu erzählen. Ich habe dann damals einen Kumpel am Telefon gehabt, habe ihm das erzählt und der kam dann sofort und der hatte wohl einen Bekannten, der Anwalt war, den haben wir dann sofort angerufen und der sagt, er würde alles in die Wege leiten und dann nahm das alles seinen Rattenschwanz. Ich habe so viel Mist erlebt in der ganzen Zeit. Es war unfassbar. Es war unfassbar, was der Anwalt entpuppte sich nachher raus. Der war nachher verschwunden. Es waren keine Papiere mehr da. Okay, bleiben wir erstmal bei dem Missbrauch, bei dem Fall des Missbrauchs. Nachdem das kleine Kind angefangen hat, irgendwas zu erzählen, ja, kam alles ins Rollen. Was haben die Älteren dann erzählt, was dieser Mann mit ihnen gemacht hat? Der ganz Große, der Junge, hat gar nichts erzählt. Der ist in Therapie gekommen. Der hat bis heute nicht gesprochen. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Nein, bis heute nicht. Und der war dann auch im Ausland in Therapie lange Jahre, weil der aggressiv wurde. Die Mittlere und die Kleinste, die waren auch in einer stationären Therapie. Was hat die Mittlere erzählt? Ja, da ist auch was gewesen. Ich möchte nicht näher ins Detail gehen, weil mir das immer noch sehr ans Herz geht. Weil also er hat auch teilweise auf dem Gericht auch ein Geständnis abgelegt. Das ist ja ungeheuerlich. Ja. Drei Kinder sind missbraucht worden. Ich bin kaputt dadurch. Jetzt frage ich dich, bitte versteh das nicht als Vorwurf, aber ich frage dich ganz einfach, weil es mir jetzt auf der Seele brennt. Hast du gar nichts Wesensveränderndes bei den Kindern gemerkt? Doch, die Mittlere, die hatte immer Bauchschmerzen. Ich bin ständig zum Arzt gelaufen mit dem Kind. Der Ältere, der wurde in der Schule aggressiv, ja auch zum Arzt. Ich bin immer wieder zum Arzt gelaufen und niemand konnte sich das erklären. Wie kommt man auch auf so eine Idee dann? Ich weiß nicht, ich mache mir solche Vorwürfe. Ich bin heute noch in psychischer Behandlung mit Medikamenten. Ich kann mir das selber nicht verzeihen. Verzeihen die Kinder dir das? Jürgen, ja, was soll ich dir dazu sagen? Ich habe schon von meinem ältesten Sohn am Kopf, ich muss sagen, du bist das schuld und du hast nicht richtig aufgepasst. Und du bist ja nicht allein gewesen, es gab ja auch noch einen Mann, einen Vater. Nein, ich war alleinerziehend. Du warst alleinerziehend? Ich hatte nur einen Partner. Aber der war fest da. Fest bei euch in der Familie, der Partner. Ja. Das heißt, der hat es auch nicht gesehen. Nee. Der hat es auch nicht mitbekommen. Nein. Dieser Täter hat dann ein Teilgeständnis abgelegt. Was heißt Teilgeständnis? Teilgeständnis für die zwei Kleinen, für die zwei Mädchen. Für den Jungen hat er es abgestritten? Hat er gar nichts zu gesagt, weil das Problem ist, für die zwei Mädchen wurde ein Gutachten angelegt, ein Glaubwürdigkeitsgutachten. Da kam auch von der Uni Köln kamen Ärzte. Und die haben auch auf der Polizei, auf der Kripo Aussage gemacht, also so weit, wie sie konnten. Und da hat er dann auch, weil da diese Gutachten vorlagen, Geständnis abgelegt. Aber bei dem Jungen, der hat bis heute nicht gesprochen. Hat der Junge auch nicht gesprochen bei der Polizei? Nein. Der war gar nicht vernehmungsfähig. Woher vermutet ihr denn dann, dass er auch Opfer geworden ist? Weil er dann in eine Langzeittherapie gegangen ist ins Ausland, Einzeltherapie, und da hat er wohl dann im Nachhinein seiner Betreuerin das wohl erzählt. Du hast gerade gesagt, was der Junge mal zu dir gesagt hat, vielleicht auch im Affekt, ich weiß es nicht. Wie ist das Verhältnis heute zu den Kindern? Ich habe zu meinen allen drei Kindern Kontakt, sehr gutes Verhältnis. Sehr gutes. Mhm. Allerdings, meine älteste Tochter, die hat heute Borderline, ne? Mhm. Leidet auch psychisch drunter. Die Jüngste, die kann sich nur vage erinnern. Mhm. Heute noch. Ja, aber ein Verhältnis habe ich eigentlich gut zu meinen Kindern. Sind die Kinder eigentlich auch, ich respektiere, dass du nicht im Detail darüber sprechen möchtest, aber ich frage diese eine Frage dennoch, sind sie auch körperlich verletzt worden durch die Vorgänge, die man vermuten kann? Also so viel wie ich? Im Genitalbereich, im Analbereich? Nein, so viel wie ich weiß nicht. Mhm. Nein. Sie sind auch untersucht worden. Nein. So, jetzt zu die mittlere ist geschlagen worden. Geschlagen worden von dem Täter? Ja, der wollte wohl mit ihr was machen und sie wollte nicht. Sie hat dann geschrien, nein. Und daraufhin hat er sie wohl ins Gesicht geschlagen. Weißt du, was der Täter den Kindern angedroht hat, damit sie schweigen? Nein. Nein, das weißt du bis heute nicht. Nein. So, aber jetzt zu dem Täter. Er hat ein Teilgeständnis gemacht. Zu was ist er verurteilt worden? 4 Jahren. Ich glaube, 4,5 mit, ich glaube, das halbe Jahr Untersuchungshaft war mit dabei. Nach 2/3 raus, ne? Hm. Ist nix. Jürgen, ist nichts. Nichts gegen das, was er angerichtet hat. Meine Kinder sind kaputt. Ja. Ich bin immer fassungslos über diese Urteile. 4 Jahre, nicht mal ja, 4 Jahre. Der Hammer ist, dass ich der Kripo noch helfen musste und mich wachstellen musste, wann der mit seinem LKW auf dem Hof reinfährt. Das verstehe ich nicht. Der war in Untersuchungshaft erst, dann haben sie ihn wieder rausgelassen. Mhm. So, und dann auf einmal hieß es, der wird doch wieder festgenommen und der arbeitete bei einer LKW-Firma, der war auf Auslandstouren. Und ich wusste, wo die Firma war, ich wusste ungefähr, was der für Fahrten hatte. Und dann rief die Kripo mich an, ob ich mich da hinstellen könnte und denen dann, die dann anrufen und Bescheid sagen, wann der von der Tour reinkommt. Das ist die Wahrheit. Jürgen, das ist die Wahrheit. Mhm. Ich habe dann mein Anwalt, der war nachher verschwunden, der war nicht mehr da. Von dem Täter, der Vater, der war ein hohes Tier in seinem Ort, wo der wohnte. Es waren keine Schriftstücke da bei meinem Anwalt. Ich musste mir dann einen neuen Anwalt suchen. Ich habe die Hölle durchlebt. Was ist denn da mit, das verstehe ich jetzt gar nicht. War das eine unglückliche Verkettung von unglücklichen Umständen, dass dein Anwalt, steht nicht im Zusammenhang mit dem Täter oder der Tat? Also der Anwalt, den ich danach hatte, der ist der Meinung, dass da wohl wahrscheinlich Schweigegeld geflossen ist. Ach so. Von den Eltern von ihm, weil es kam dann damals raus, er hatte wohl damals eine Freundin, die hatte auch 3 Kinder. An den Kindern ist er auch dran gegangen und da haben die Eltern viel Schweigegeld bezahlt. Die haben übrigens mir versucht, auch Geld zu bieten. Wer jetzt? Die Familie von ihm? Die Eltern von ihm. Mhm. Die haben mir Geld geboten, dass ich keine Anzeige mache. Wie viel Geld? 40.000. Hast du das der Polizei gemeldet? Ja, natürlich, ich habe alles. Ja. Ist ja ungeheuerlich, ist das ja. Ist ja ein Ausmaß eines Verbrechens. Du kannst dir das nicht vorstellen. Und dann sagte die Kripo, der Weiße Ring wird sich um mich kümmern. Der kam dann auch, das war ein Polizist, der auch wohl nebenbei beim Weißen Ring war. Der hat mir versprochen, an meiner Seite zu stehen. Mhm. Wenn ich Fragen habe, ich könnte mich jederzeit melden. Der hat gesagt, der geht mit mir die Gerichtsverhandlung durch. Der wird beim Gericht an meiner Seite stehen. Mhm. Danach würde er mir und den Kindern in Urlaub auf dem Bauernhof, dass wir zurückkommen. Jürgen, ich habe keinen mehr gesehen. Ich habe alleine auf dem Gericht gestanden. Mhm. Das ist traurig und bedauerlich. Und ehrlich gesagt ist das jetzt das erste Mal, dass ich sowas sehr Negatives vom Weißen Ring höre. Nun ist das schon eine ganze Weile her und wir können das jetzt gar nicht mehr so auseinander dividieren. Ich finde den Fall an sich hochdramatisch und traurig und deine Familie leidet heute noch drunter und du leidest heute noch drunter. Ja. Wie bist du denn mit diesen Gewissensbelastungen bis heute umgegangen? Du mir gar nicht. Ich bin in Behandlung, ich nehme Tabletten. Mhm. Ich kann damit nicht umgehen. Ich habe versucht, Therapie zu machen. Es geht nicht. Das war ja nun damals ein Bekannter eures Umfeldes, ein guter Bekannter eures Umfeldes. Ja. Wie haben denn so die anderen Leute auf diese Ungeheuerlichkeiten reagiert, die ihn auch kannten, die in eurem Umfeld waren? Ja, die haben natürlich den ganzen Kontakt abgebrochen, sofort. Natürlich, die haben mit ihm, aber ja, der kam ja auch in Untersuchungshaft. Aber hast du den so im Nachhinein mal so Revue passieren lassen, dass der dir vielleicht vorher doch auch schon ein bisschen komisch vorkam, aber du das nicht so ernst genommen hast? Nee. Also der macht ja immer einen guten Eindruck. Ja. Rundrum guten, netter Mann. Ja. Kinderfreundlich, kinderlieb. Ja, die Kinder haben auch mit ihm gespielt, wenn er dann bei uns war und alles. Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Warum nicht? Hast du in deinem Leben auch so etwas mal erlebt? Ja, als Kind. Du hast es an dir auch erlebt? Mhm, von meinem Onkel. Wissen deine Kinder das? Nur meine älteste Tochter. Vielleicht gibt es ja da auch einen Zusammenhang. Du bist ja selbst ein Opfer. Vielleicht gibt es, wie gesagt, da einen Zusammenhang, dass du es vielleicht deshalb nicht so sehen konntest, weil da irgendeine Blockade war. Das wird dein Psychologe wahrscheinlich viel besser erklären können. Ich habe meine Sache verdrängt, die ist erst da, jetzt vor ein paar Jahren erst wieder hochgekommen. Ich verstehe. Also ich hatte keine Kindheit. Ich wurde vom Vater geprügelt, geschlagen, misshandelt. Meine Mutter auch. Ich bin dann mit 16 zu Hause ausgezogen. Meine Ehe war die Hölle, bis ich ausgebrochen bin. Dann passiert sowas meinen Kindern. Bist du jetzt eigentlich mit deinem Partner noch zusammen, mit dem du damals zusammen warst? Nein. Bist du heute solo? Nein. Ich habe jetzt einen ganz lieben, wir sind schon 14 Jahre zusammen. Ah ja. Der mir auch die Ruhe gibt. Gabi, in der Therapie, in den Therapien, das waren ja wahrscheinlich mehrere, in denen du schon warst jetzt. Waren das mehrere? Ja. Wurde das da zur Sprache gebracht, deine eigene Vergangenheit, dein eigenes Schicksal und dann das, was passiert ist? Ja, das kam ja da erst raus. Also ich habe ja bis dato das verdrängt. Ich meine, ist da ein Zusammenhang hergestellt worden, dass du das vielleicht deshalb irgendwie nicht sehen konntest aufgrund einer Blockade? Nee, das haben die mir nicht gesagt. Ich möchte sehr gerne, dass meine Psychologin das mal näher mit dir bespricht jetzt, Gabi. Ja, ich hatte mich eigentlich aufgeregt über den weißen Ring, wie ich das Gespräch gehört habe. Also weil die dir nicht so geholfen haben, wie das so dargestellt wurde. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Man muss auch mal die Gegenseite erzählen. Weil ich wurde total hängen gelassen. Das war mein einzigster Halt, der weiße Ring. Mein Partner hat komplett zugemacht. Der hat sich um gar nichts mehr gekümmert. Also eine sehr schlimme Geschichte, ein sehr schlechtes Feedback bezüglich des weißen Rings, was du erlebt hast damals. Liebe Gabi, ich möchte sehr gerne, dass Claudia mit dir weiterspricht. Vielleicht, ich bin fast sicher, dass sie noch ein paar interessante und wichtige Aspekte für dich hat, die sie dir sagen kann. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Frieden findest mit deinem Schicksal. Das kannst du nicht. Dass du es erträglich zumindest findest. Das kann man nicht. Jürgen, das kann man nicht. Als Mutter kann man das nicht. Aber du musst weiterleben. Und du musst auch damit weiterleben lernen. Das meine ich damit. Natürlich muss ich damit leben. Wir machen es jetzt so, liebe Gabi. Du legst auf und die Claudia ruft dich zurück. Gut, alles klar. Von Herzen Kraft und alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Gabi. Tschüss. 0800 220 50 50, freie Themennacht. Und hier ist der Nils. Der Nils ist 20. Morgen, Nils. Hi, Nils. Guten Morgen. Hörst du mich? Ja, sehr gut, Nils. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar, ich Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich fange mal so an, mein Hobby ist Feuerwehr. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wie lange schon? Also insgesamt 4 Jahre, aber ich fahre seit 2 Jahren Einsätze wegen Volljährigkeit. Okay. Mhm. Also ich habe mit 16 meine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann angefangen, habe mich dann bei der Freiwilligen Feuerwehr nebenbei beworben und habe dann gleichzeitig, während ich diese Ausbildung gemacht habe, halt auch bei der Freiwilligen Feuerwehr die Ausbildung gemacht. Mhm. Halt jeden Samstag bei der Feuerwehr, weil ich ja eine Woche halt auf meiner eigentlichen Arbeit war. Und ich habe bei der Zeit bei der Feuerwehr habe ich 2 schlimme Einsätze erlebt. Was hast du für Einsätze erlebt? 2 schlimme Einsätze. 2 schlimme. Die mich zurzeit sehr belasten. Was waren das für Einsätze? Also ich habe gerade meine Ausbildung fertig bei der Feuerwehr. Dann habe ich meinen Atemschutzgeräteträger gemacht, da ich auch in Brandhäuser reingehen darf und Atemschutzgeräte tragen darf. Mhm. Und dann war das in der Nacht, ging mein Melder. Also ich bin 24 Stunden quasi auf Abruf, habe immer Melder bei mir. Wenn ein Einsatz kommt, muss ich halt los. Und das war halt in der Nacht, vor einem Jahr circa. Und auf dem Melder stand Brand 2 Gebäude. Ich bin dann los zu meinem Gerätehaus, wir haben uns umgezogen, sind dann zum Einsatzort gefahren. Mhm. Und da stand eine Wohnung im Vollbrand. Mhm. Ein Trupp ist schon zur Brandbekämpfung vor und dann kamen zwei erwachsene Leute kamen diesem Trupp schon entgegen. Und die haben die dann da draußen befördert. Und ich habe mit einem Kamerad den Rettungstrupp gebildet und wir sind dann als Nachtrupp quasi rein, weil es hieß, dass da noch ein Kleinkind 12 Jahre in eine Wohnung sein soll. Ja. Und da die in der Nacht quasi überrascht worden sind von dem Feuer, da war ein Kabelbrand, wie die Kripo nachher ermittelt hatte, und die Eltern in Panik waren und keine Möglichkeit hatten mehr, in das Zimmer des Kindes zu kommen, mussten wir das halt rausholen und dieses Kind lag leider schon mit starken Verbrennungen tot in seinem Bett. Es war schon tot? Es war tot, ja. Zwölf Jahre alt, genau. Wir haben dann, also die Eltern wurden schon vom Rettungsdienst versorgt. Mussten das Kind dann natürlich raustragen. Mhm. Der Notarzt hat dann nur noch den Tod festgestellt. Du hast das Kind gesehen, ganz klar? Ja klar, ich habe das rausgetragen mit dem Kamerad, ja sicher. Mhm. Das war so die schlimmste Zeit, sage ich mal. Ich bin erst 20, aber das war jetzt die schlimmste Zeit, sage ich mal, die ich jemals so miterlebt habe. Wir kriegen zwar psychologische Hilfe auch bei der Feuerwehr, ganz klar. Das hat mir auch geholfen. Aber jetzt seit kurzem wieder, ich habe Albträume abends, ich habe die jetzt, ich bin vor der Tür in dem Park, weil ich fühle mich in meinem Zimmer oben nicht wohl. Weil ich fühle mich komisch, wenn ich in dem Zimmer sitze, wo ich diese Albträume träume halt. Mhm. Vielleicht erzählst du den zweiten Vorfall auch noch, der dich so umgehauen hat. Nee, der zweite Einsatz, der auch sehr krass war, der war jetzt vor 3 Monaten circa oder 4 Monaten sogar. Da stand auf dem Melder H1, das heißt Hilfeleistung 1, das ist immer ein schwerer Verkehrsunfall. In diesem Fall war das, da hat eine Frau Selbstmord begangen und ist vom fahrenden Zug gesprungen. Mhm. Und das ist direkt 3 Straßen weiter vor mir gewesen quasi. Ich bin dann direkt zur Einsatzstelle gefahren, war so ziemlich mit der Bundespolizei der Erste an der Einsatzstelle. Ich habe dann auf meine Leute gewartet, weil ich mich ja umziehen musste und so weiter und so weiter. Und was für Bilder ich da auch gesehen habe, das ist einfach nur grausam gewesen. Diese Frau ist aus einem fahrenden Zug gesprungen. Vor einem fahrenden Zug. Also genau. Eigentlich der Klassiker bei Selbsttötungen. Genau. Das stelle ich mir wirklich auch ganz furchtbar vor. Was hast du da gesehen? Ja, das hat man nicht viel gesehen. Dieses Bild kann man einfach, glaube ich, nicht beschreiben. Ich habe habe die Beleuchtung mit dem Kamerad hergestellt und der Gruppenführer war als erstes vorne, weil er musste ja immer als erstes gucken und sich ein Bild machen halt. Und ich habe dann irgendwann die Körperteile, die flogen da kreuz und quer, flogen wieder rum. Lagen die rum. Genau, und wir müssen ja nachher natürlich dann halt auch bergen, ne? Leider Gottes. Das heißt, das ist eure Aufgabe, nicht die Aufgabe eines Bestatters. Ihr müsst die Körperteile bergen. Genau, wenn der Bestatter kommt, der ist ganz zum Schluss und die Kripo muss Ermittlungen aufnehmen. Und deswegen müssen wir die Körperteile, wenn wir an so einer Einsatzstelle ankommen, wie jetzt bei so einem, dann müssen wir versuchen, das hört sich krass an, diese Leiche zusammenzupuzzeln. Das heißt, ja, du hast auch Körperteile gesucht und dann auch zusammengetragen. Ja, ich habe dann über ich habe dann den Gruppenführer gefragt, wo ist denn der Kopf der Frau? Und der hat gesagt, 2 Meter hinten in eine Grube. Und ich gehe dann natürlich dahin und da ist der, bei so Einsätzen, der hilft immer Kaugummi kauen. Das haben wir in der Grundausbildung beigebracht bekommen. Das hilft bei Stressmomenten. Mhm. Und ich hatte aber kein Kaugummi und dann war die Notärztin da, weil die hat gesehen, wie blass ich wurde, weil das war wirklich richtig krass. Und dann hat sie mir ein Kaugummi gegeben. Ich musste halt von der Einsatzstelle, vom Einsatzort weg, weil die halt gesehen hat, dass ich nicht im guten Zustand bin. Weil ich bin erst 20, ich muss auch erstmal damit klarkommen, ne? Das heißt, ja, du musstest den Kopf dann nicht da rausholen aus der... Nee, das hätte ich nicht geschafft. Hast du das denn hinterher noch gesehen? Hast du den Kopf noch gesehen? Nee, ich bin ja gar nicht... Meinst du jetzt in Albträumen oder so? Nee, real. Du warst ja vor Ort. Nee, ich bin nicht mehr da zurück. Ich durfte auch vom Gruppenführer nicht zurück. Achso. Nein. Mhm. Nils, das, was du jetzt beschreibst, ist ja leider Gottes Alltag der Feuerwehr, der Rettungsdienst. Genau. Das heißt, das passiert immer und immer, immer wieder. Vielleicht noch schlimmer, obwohl das ist ja schon kaum noch zu steigern, was du da gerade erzählt hast. Bist du denn richtig aufgehoben, überhaupt doch tätig zu sein, wenn dich das so berührt? Ich helfe ja gerne. Mhm. Wenn ich zum Beispiel 10 Stunden arbeiten war wie heute und der Melder geht, ich fahre leider jeden Einsatz mit. Meine Eltern sagen, oh jedes Mal, ist das wirklich das Richtige? Willst du nicht mal ein bisschen ruhiger machen? Du musst auch mal abschalten können. Weil ich fahre so fast ziemlich jeden Einsatz mit. Du machst das, wir sagen es nochmal, du machst das ehrenamtlich, ne? Genau, ehrenamtlich. Du aber hast deinen Fulltime-Job. Genau, das heißt, ich bin stellvertretende Marktleitung in der Einzelhandelsfirma. Okay, Stress. 40 Stunden in der Woche. Stressjob, auf jeden Fall. Und dann abends noch solche krassen Sachen. Ist ja nicht immer krass. Nee, ist mir schon ist klar. Aber es kann ja jedes Mal, kann es ja sein. Genau. Warum machst du das? Ich mach das deswegen, weil das liegt auch ein bisschen in der Familie, muss ich sagen. Mein Opa war Leitstellendisponent bei der Feuerwehr hier in unserer Stadt. Und da mein Onkel ist bei der Berufsfeuerwehr aktuell, seit 12 Jahren jetzt. Mhm. Und ich möchte halt auch ein bisschen beibehalten, sag ich mal. Mhm. Mir macht das ja auch Spaß. Ja, und es ist ein ungeheuer wichtiger Beruf. Ihr rettet ja Leben. Also ich habe höchsten Respekt vor Leuten wie dir, die ihr solche Tätigkeiten ausübt. Hast du mit dem Onkel ist bei der Berufsfeuerwehr. Hast du mit dem mal über diese Probleme gesprochen, die du gerade geschildert hast? Das ist nämlich das Problem. Ich kann weder mit meiner Freundin noch mit meinen Eltern noch mit meinem Onkel konnte ich bis jetzt darüber sprechen halt. Ne? Warum nicht? Ich habe bis jetzt nur, ich weiß es nicht. Ich kriege einfach keinen Ton raus, wenn die vor mir sitzen. Ich weiß es einfach nicht. Wobei der Onkel ja der beste Ansprechpartner wäre, weil der kennt es ja aus eigener Erfahrung und der hat vielleicht für sich auch Strategien entwickelt, wie er damit umgehen kann. Vor ein paar Tagen war es mit meinem besten Freund und deswegen habe ich heute angerufen. Da fiel mir das mal leicht. Ich habe wirklich offen mit dem über diese Einsätze gesprochen und er weiß auch, dass mein Onkel bei der Berufsfeuer ist und der hat mir genau dasselbe gesagt. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das fällt mir unheimlich schwer. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber wenn ich vor ihm sitze oder bei meinen Eltern oder bei meiner Freundin... Nils, ich verstehe es gar nicht. Also erstmal hast du es ja hier mir auch ganz normal erzählt. Und wenn du mit dem Onkel alleine bist, hast du, also wichtig ist ja, hast du einen guten Draht zu dem Onkel? Ja, einen sehr guten. Sehr guten, so. Da garantiere ich dir, dass der sofort ein ganz offenes Ohr für dich hat, wenn du ihm sagst, pass mal auf, mir sind da ein paar Sachen jetzt passiert, das will ich dir mal erzählen. Wie bist du denn früher, als du jung warst und am Anfang gestanden hast, wie bist du damit umgegangen? Ich garantiere dir, dass du einen hervorragenden Gesprächspartner hast für dieses Thema bei deinem Onkel. Ja, wäre vielleicht mal eine gute Maßnahme, hat der beste Freund ja auch gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Muss ich probieren. Aber was, erklär mir mal, welche Angst ist das denn, die, oder welche Hemmung ist das, die du deinem Onkel gegenüber hast? Das ist halt ein ganz komisches Gefühl. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn wir zum Beispiel beim Essen sitzen, da bin ich manchmal nur stur, erzähl gar nichts, esse auf und gehe auf mein Zimmer. Mhm. Und warum und weshalb ich mich mit ihm persönlich Angesicht zu Angesicht reden kann, das weiß ich ja leider selber nicht. Und soll ich das tun? Ich glaube, dann gibt es nur eine Möglichkeit, du musst es einfach mal ausprobieren und mal den Anfang machen. Und den wirklich mal ansprechen und sagst, du hättest da ein Problem, würdest gerne mal seine Meinung hören. Der Mann, wie lange ist er bei der Berufsfeuerwehr? 12 Jahre. Ja, also dann kennt er das ja nur wirklich, diese Problematik. Und hat vielleicht genau dasselbe auch durchgemacht, wie du es jetzt durchmachst. Ja, die bei der Berufsfeuerwehr erleben ja noch ein paar andere Sachen, mhm. also schlimmere Sachen vielleicht, ne? Hast schon recht. Also du kannst ja nur durch Reden, mit wem jetzt auch immer, herausbekommen, ob du da an der richtigen Stelle bist und ob du das schaffst, das für dich zu verarbeiten, ob das Richtige für dich ist. Ja. Das kannst du nicht, indem du alles runterschluckst und für dich behältst. Du siehst ja, du hast Albträume, du bist seelisch, psychisch belastet dadurch, was ja auch normal ist. Und diese psychologische Hilfe bei der Feuerwehr hilft dir nicht groß weiter. Ja, hast du schon recht. Nee, frage ich gerade. Die psychologische Hilfe bei der Feuerwehr hilft dir nicht. Ach so. Nein. Für einen kurzen Moment. Mhm. Für vielleicht eine Woche, zwei Wochen und dann fängt dieser Kreislauf, der schließt sich halt nie. Das fängt dann immer wieder von vorne an. Mhm. Wie lange kann man denn da überhaupt zu so einem Psychologen bei der Feuerwehr gehen? Meinst du jetzt, wie lange so eine Sprechstunde geht oder allgemein jetzt? Ja, allgemein. Kannst du da 10-mal hingehen oder 3-mal nur oder wie ist das geregelt? Das läuft über die Gruppenführung. Das geht so, du kannst da so oft hingehen, so oft wie du das brauchst. Mhm. Das stellen die dann zur Verfügung. Ja. Also Nils, mein ganz klarer Rat und Tipp ist, ich finde den Onkel den besten Ansprechpartner. Ja. Und der wird dich vielleicht auch noch weiterleiten können, was du darüber hinaus machen könntest. So, das ist jetzt mein Tipp in deinem direkten Umfeld. Gerne biete ich dir aber auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Kann ja auch nicht schaden. Ne, schaden tut sowas nie, ist schon richtig. Gut, dann machen wir das so. Dann wird die Claudia, so heißt sie heute Nacht, meine Psychologin, dich gleich zurückrufen. Du legst auf und wartest auf ihren Anruf. Das ist doch ein Traum am frühen Morgen. Nils, gut. Dann hoffe ich, dass wir dir ein bisschen helfen können und dass du auch weiterkommst mit deinem Onkel und dass du es vielleicht doch in den Griff bekommst. Denn wie gesagt, ich finde das eine sehr wertvolle und tolle Arbeit, die ihr da leistet. Danke. Alles Gute, Nils. Du legst bitte auf. Vielen Dank. Ne? Schönen Abend noch. Ja, gut. Ciao. Tschüss, Nils. Danke. Ciao. Wird übrigens, finde ich, viel zu wenig gesagt, dass diese Leute, die bei der Feuerwehr arbeiten, beim Rettungsdienst arbeiten, auch bei der Polizei arbeiten, dass die einfach so wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft leisten und das tagtäglich und extrem harte Arbeit leisten. Ich ziehe meinen Hut und finde, da kann man gar nicht genug Lob aussprechen. 1.43 Uhr, hier ist Stefanie. Stefanie ist 39. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen. Hallo Stefanie, weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen Essstörungen. Bist du selbst betroffen? Ja, war oder bin, wie auch immer. Also welche Art der Essstörung? Ich habe eine Mischform zwischen Anorexie und Bulimie. Das seit 25 Jahren. Oh. Beziehungsweise das hat bei mir mit 14 angefangen. Ich war vorher stark übergewichtig und habe dadurch eigentlich so eine Methode für mich entwickelt, halt abzunehmen. Was sich dann verselbstständigt hat irgendwann. Wie viel wiegst du heute? Jetzt wiege ich 50 Kilo, 51 ungefähr. Aber ich habe 1,70. Ja. Ich war jetzt über ein halbes Jahr in der Klinik, habe eine Therapie gemacht. Mhm. Nachdem ich letztes Jahr lange Zeit im Krankenhaus lag, auch im Koma lag, bis auf 25 Kilo runtergegangen bin mit dem Gewicht. Und wie bitte? 25? Ja, da hat es dann Klick gemacht. Ja, 25 Geht Kilo. Das überhaupt? Kann man da noch leben mit 25 Kilo? Ja, eigentlich nicht mehr. Ja, genau. Also ich lag auch im Koma für eine Woche knapp. Also hat man dich zwangseingewiesen? Nein, ich war freiwillig. Also ich bin freiwillig in Therapie gegangen. Hattest du überhaupt noch die Kraft? Das Schöne ist ja in Deutschland, dass du nicht zwangseingewiesen werden kannst. Also auch nicht, wenn akute Lebensgefahr besteht? Doch, dann ja, schon. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ja, doch, also, schon. Aber wie gesagt, hattest sie du können nur die Vorschläge machen, aber sie können dich zwangseinweisen, aber therapiemäßig nicht. Alter, das also sie stimmt. Können dich schon zwangseinweisen zum Ernähren, künstlichen Ernähren, genau. Aber um dich auf ein lebensfähiges Gewicht zu bekommen. Aber sie können dich nicht zwingen, eine Therapie zu machen. Ja. Hattest du denn überhaupt noch die Kraft, in eine Klinik zu gehen, dich zu begeben? Nein, also ich bin ja durch Zufall eigentlich, durch einen dummen Zufall ins Krankenhaus gekommen. Ich hatte einen Leistenbruch und dadurch einen Darmverschluss und wurde aber immer schwächer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja so knapp 32, 33 Kilo, mhm. Wurde aber immer schwächer. Und meine Mutter sagte nur immer, ja, du nimmst mal weiter ab, Kind, geh ins Krankenhaus, bitte tu mir den Gefallen. Ich sagte, nein, ich habe nicht abgenommen, ich spinne. Und ja, dann bin ich halt noteingewiesen worden, auch notoperiert worden und am Anfang haben die halt meine Organe gesucht. Die haben die gar nicht mehr gefunden, weil der Magen sich so dermaßen schon gefüllt hatte, weil er nicht weitergerutscht ist. Und da hat die Bulimie mir eigentlich mein Leben gerettet, weil der Magen halt gewöhnt, extreme Mengen also zu sich zu nehmen, sich zu weiten, sodass sie ja fast über 7 Liter abgesaugt haben. Ja, und dann wurde das halt alles operiert und war alles in Ordnung und ja, aber ich hatte halt nur 25 Kilo. Und ja, dann kamen die ganzen Folgeerscheinungen halt. Die haben mich versucht weiter zu ernähren. Dann hatte ich Multiorganversagen. Nichts hat mehr funktioniert. Ja, die ganzen Mangelerscheinungen kamen. Die Muskulatur hat sich komplett abgebaut. Die Beine sind dick angeschwollen von Eiweißmangelödem. Sind aufgeplatzt. Ich habe 4 Bluttransfusionen bekommen. Das heißt, du bist dann ins Koma gefallen? Genau. Mhm. Und wie lange lagst du im Koma? Knapp eine Woche. Also ich war dann ziemlich lange Zeit auf der Intensivstation. Die haben halt immer versucht, wieder mich künstlich zu ernähren, per Sonde. Der Körper hat nichts mehr angenommen. Dann haben sie mich versucht, über die Vene zu ernähren. Das hat so einigermaßen funktioniert. Ja, dann war ich auf einem lebensfähigen Gewicht mit 45 Kilo, was aber kein reelles Gewicht ist nach 7, 8 Wochen. Mhm. Du musst ja halten. Du musst auch erstmal lernen, übers Essen wieder zuzunehmen. Also und das Gewicht überhaupt zu halten. Du bist 5000 Kalorien reingepumpt, also Hauptsache du bist schnell wieder raus. Du bist im Tod ja, von der Schippe gesprungen da. Genau. Und dann war es halt so, dass ich, das war letztes Jahr im September, dann war ich bis, ich glaube, ja, Dezember, dann ging das Gewicht wieder so rapide runter, dass ich mich dann entschlossen habe, wirklich nochmal eine Therapie zu machen. Mhm. Beziehungsweise bin dann vorstellig geworden in 2 Kliniken, habe mich dann für eine entschieden, aber eigentlich schon mit dem Vorsatz, ach, die können dir eh nicht helfen nach so vielen Jahren. Aber die haben dir geholfen. Ja, oder beziehungsweise ich habe mir von denen helfen lassen. Ja, genau, so ist es gut formuliert, du hast recht. Genau. Wie fühlst du dich denn heute mit deinen 50 Kilo? Es ist ungewohnt. Ne? Ich habe mich ja im wahrsten Sinne des Wortes verdoppelt, das so anzunehmen. Ich muss mir auch immer wieder einreden, es kommen immer wieder Phasen, da kommt die Essstörung halt mal voll durch, diese böse Stimme halt in meinem Kopf. Guck mal hier. Und das Problem ist einfach, wenn du so lange so ausgemergelt warst und du nimmst dann zu, speichert der Körper halt an den Stellen, wo du es wirklich nicht gebrauchen kannst. Mhm. Also sprich Bauch, Beine, Po. Gerade die Problemzonen, die überhaupt anzuschaffen machen, das dauert bis zu einem Jahr, bis sich das verteilt. Und das mal auszublenden halt, hast du im Moment auch hin und wieder einen Rückfall? Nein, momentan Gott sei Dank nicht. Ich bin seit dem 7.9. entlassen. Bis dato habe ich keinen Rückfall gehabt. Apropos Rückfall, damit ich mir das besser vorstellen kann, gehen wir mal zurück, bevor du ins Krankenhaus eingeliefert wurdest. Ja. Wie hast du da gegessen? Und ich habe den ganzen Tag über nur Kaffee getrunken mit Milch und das war's. Ja, und abends sind die Fressattacken, ne? Die waren dann wie so eine Belohnung, das ist ja das Schlimme. Mhm. Das war für mich keine Bestrafung, so eine Fressattacke, das war für mich die Belohnung dafür, dass ich den ganzen Tag gehungert habe. Du wunderst mich, dass du so extrem dünn geworden bist, weil bei den meisten Bulimikern trotz Erbrechen bleibt dann doch immer noch ein bisschen im Körper und die magern nicht so extrem ab. Ich weiß, aber nach einer Zeit, die essen aber dann teilweise auch normal, ne? Und das war bei mir das war am Anfang, anfangs ja auch so, dass ich nur nach gewissen Nahrungsmitteln es gemacht habe. Mhm. Aber es hat sich ja dann so verschlimmert und auch verchronifiziert, dass es dann immer mehr wurde. Also ich habe immer mehr weggelassen, was wirklich bewusst drin gelassen. Und das alles, was rein muss, auch wieder raus. Also und da Kaffee hast du so lange nachgeholfen, nachgespült und da hast du Methoden, dass der Magen, gar nicht so weiter genau, dass der Magen wirklich dann sauber ist. Ja, komplett leer. Den ganzen Tag Kaffee getrunken. Abends, man muss es ja so, also, so krass auch sagen, dich absolut voll gefressen. Also es war wie eine Zeremonie und ich hatte da mein gewisses Limit, was ich haben musste. Und das, wenn das nicht mehr reingepasst hat, habe ich zwischendurch erbrochen und dann weiter gefressen. Was hast du denn da alles zu dir genommen abends? Ja, ich meine, ich schäme mich jetzt dafür nicht mehr. Ne? Früher hätte ich es niemandem erzählt, aber nach so einer Fressattacke habe ich mal locker 10 Kilo mehr gewogen. Also da ging ein ganzes Toast und ein ganzes Glas Nutella und ich weiß nicht, 200 Gramm Tafeln Schokolade, eine ganze Packung Cornflakes. Also komplett einmal alles durch. Mhm. Also wirklich aufgebahrt auf dem Tisch und alles vorbereitet, weil es muss ja schnell gehen. Und dann auch mit Nahrungsmitteln angefangen, die, also wenn es für den Fall, dass wirklich was drin bleibt, die auch keine Kalorien haben. Also ich habe wirklich mit Obst oder Salat angefangen. Ach so, so also für bedacht. Den Fall, ja, klar, natürlich, alles geplant. Mhm. Und die schweren, die süßen Sachen, Schokocreme und so, dann die zum Schluss. Die kamen zuletzt, ja, ganz hast, zum Schluss. Hast du das noch mit einem gewissen Genuss gegessen oder nur in dich reingestopft? Ja, es ist eher doch reingestopft. Du hast es genossen im ersten Augenblick, ja, weil du den ganzen Tag ausgehungert bist. Ne? Du hast ja Appetit, du hast ja Hunger. Ein Magersüchtiger hat Hunger. Mhm. Der, deswegen. So, dann hattest du 10 Kilo Lebensmittel in deinem Bauch, in deinem Magen. Ja. Dann wurde das alles wieder erbrochen. Ja, natürlich. Wahrscheinlich eine sehr unappetitliche Zeremonie, bis das raus ist alles. Wie hast du dich da? Ja, obwohl du brauchst ja nach einer Zeit auch nicht mehr nachhelfen. Ne? Also ich könnte auf Kommando kotzen. Ich meine, das könnte ich heute noch. Mhm. Das ist halt so drin. Ne? Also ich muss da auch manchmal kämpfen, wenn dann mal so eine Phase kommt, dass ich mich zu voll fühle oder dann muss ich auch ausblenden, weil ich muss mich ablenken oder in der Therapie habe ich auch einige Methoden gelernt, um mich dann halt ich mir dann halt zu helfen, diese ganze Skillzeit, die du dann an die Hand bekommst auch. Wie hast du dich gefühlt, wenn du alles erbrochen hattest? Erleichtert. Erleichtert. Also es ist ja eigentlich auch Sinn, der Sinn der Essstörung. Es ist ja nicht wirklich, dass du unbedingt abnehmen willst oder deinen Körper oder dass du im Schönheitsideal entsprechen willst. Es ist einfach nur Gefühlsregulation. Mhm. Das ist, wenn du den ganzen Tag hungerst, du hast ja überhaupt keins mehr anderes im Kopf als Essen. Mhm. Und diese Gier und dieser Hunger, der steht ja für was anderes. Ja, du hast ja Hunger nach was anderem. Ja. Ja, und sämtliche Emotionen regulierst du eigentlich nur über dieses Essen und diese Kontrolle. Mhm. Du willst Gefühle kontrollieren und die kannst du nicht, außer das Hungergefühl. Also, das kannst du kontrollieren. Stefanie, da hast du wirklich, bist du wirklich durch die Hölle gegangen, durch tiefe Täler, was du gerade schilderst. Und umso schöner und umso toller ist es, dass du dich jetzt im Griff hast und dass es stabil ist. Ja, ich meine, es wird ein Leben lang ein Kampf bleiben, ne? Aber es kann ein Leben lang bleiben. Es kann Es soll halt in den Hintergrund rücken. Ne? Ja. Ich meine, Essstörung hast du dein Leben lang, aber es darf nicht mehr dein Leben bestimmen. Genau. In dem Sinne. Ich drücke dir von Herzen die Daumen, dass du stabil bleibst und dass du nie wieder in diese grauenhafte Situation kommst. Möchte ich auch nicht mehr. Ich möchte halt anderen auch Mut machen, weil ich weiß noch, während meiner Fressattacken nachts habe ich dich auch immer geguckt. Ja. Und wollte auch öfters anrufen, habe mich aber nie getraut und ich will echt nur allen Mut machen, auch nach so einer langen Zeit. Das ist ein Kampf, das ist die Hölle, die Therapie ist die Hölle am Anfang. Aber es lohnt sich. Manchmal lieber sterben, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Stefanie, gut, dass du es sagst, das hat natürlich Gewicht von jemandem, der betroffen war. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir weiterhin. Aber danke. Kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an, Stefanie. Alles klar, danke. Tschüss, vielen. Ciao. Und hier ist die Marion, 50, guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist die Marion. Hallo Marion. Ja, ich wollte mich mal mit dir über meine Krebserkrankung unterhalten. Ja. Und zwar ging es los 2009, da hatte ich Unterleibskrebs. Ja. Und es wurde dann ziemlich gut, haben sie dann in den Griff gekriegt. Und ich wurde dann auch geheilt durch Chemo und Bestrahlung. Mhm. Und jetzt habe ich gestern die Nachricht gekriegt, dass es am Darm weitergeht. Ach. Habe ich einen neuen Tumor. Was heißt die Nachricht bekommen? Warst du bei einer Darmspiegelung oder? Ja, genau. Ich bin anfangs auf Hämorrhoiden behandelt worden. Ja. Und da wurde damals schon eine Biopsie genommen und die war in Ordnung. Mhm. Und dann nochmal eine Darmspiegelung und da haben sie was entdeckt, sie wussten aber nicht was. Und da haben sie gemeint, dann nehmen wir davon noch eine Biopsie und da hat sich jetzt rausgestellt, dass das ein Tumor ist. Nun ist es ja gut, dass du die Darmspiegelung hast machen lassen. Ja. Nun kann man ja hoffen, dass es rechtzeitig entdeckt wurde, dass man das noch gut operativ entfernen kann, oder? Ja, es ist jetzt so, und zwar hat der Arzt gestern zu mir gesagt, da braucht man keine Operation, weil der Tumor, der spricht gut auf Chemo und Bestrahlung an. Mhm. Aber da ich damals, als ich da unten bestrahlt worden bin, schon mal Bestrahlungen gekriegt habe, muss man jetzt noch mal gucken, wie hoch damals die Dosis war, weil man nicht ständig immer wieder bestrahlen kann. Und wenn man dann nicht mehr bestrahlen könnte, dann müsste ein künstlicher Darmausgang dann gelegt werden. Ach so, das ist schon gesagt worden. Wie bitte? Das ist schon gesagt worden. Ja, genau, das hat der Arzt gestern noch zu mir gesagt. Wie gehst du jetzt damit um, mit dieser neuen schlimmen Diagnose? Ja, für mich ist am allerwichtigsten, dass ich überlebe. Mhm. No, das ist für mich das Allerwichtigste, weiterzuleben, aber ich bin auch hier ziemlich allein, wo ich wohne und. Ach, du bist in keiner Partnerschaft im Moment? Nein, ich wohne ganz allein mit meinem Hund. Und Freunde, Kinder? Nee, ich habe auch keine Kinder, aber gut Bekannte habe ich schon, aber jetzt natürlich auch keine Familie, ne? Mhm. Das heißt, zusätzlich zu der schrecklichen Diagnose, dass jetzt wieder ein Krebs entstanden ist, kommt auch, kann man ganz klar sagen, Einsamkeit. Ja, kommt dazu. Und gerade bei Krebserkrankungen, wie bei allen Erkrankungen aber auch, ist es so wichtig, dass man ja gut eingebettet ist in soziale Kontakte. Ja, das ist richtig. Und bei Freunden kann man auch nicht immer so irgendwie ankommen und wann es einem gerade passt, ne? Mhm. Wie bei der Familie zum Beispiel. Aber es gibt noch Familie. Ja, ich habe noch einen Vater und noch eine Schwester, die wohnen aber weiter weg. Ja. Mhm. Das heißt, da kann man auch nicht mal schnell rübergehen und ein bisschen reden und so. Das ja, genau, da fahre ich auch 3 Stunden. Ach so. Ja. Hast du damals bei der ersten Krebserkrankung Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen gemacht? Nein, ich hatte damals noch einen Lebensgefährten. Mhm. Und mit dem war ich damals noch zusammen. Und da habe ich an sowas gar nicht gedacht, weil ich das gar nicht gebraucht habe. Ich glaube, Marion, wenn du jetzt wirklich keinen Halt hast, wie gesagt, keine soziale Einbettung hast, wäre sicher eine Selbsthilfegruppe, wo sich ähnlich Betroffene zusammenfinden, wie du es bist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Geschichte. Das heißt, du kommst in Kontakt, man kann Informationen austauschen, man kann sich anrufen, wenn es einem seelisch mal schlecht geht und so weiter. Man ist einfach nicht allein. Ja, mein Problem ist ja das, dass die Ärzte vielleicht von vornherein schon den künstlichen Darmausgang geplant hatten und das mir bloß nicht sagen wollten gleich, weil der Arzt hat gestern noch zu mir gesagt, er wird sich jetzt in der Klinik da von damals nochmal kundig machen, wie hoch die Dosis der Bestrahlung war und mich dann telefonisch benachrichtigen. Aber ich habe so das Gefühl, dass die vielleicht von vornherein das schon geplant haben, aber sich das nicht so richtig haben trauen. Ich verstehe. Und dann ist jetzt auch so ein gewisses Misstrauen den Ärzten gegenüber, ja, dass sie nicht richtig dich informieren und... Ja, schon, aber andererseits denke ich mir, die sind heute knallhart und sagen das wirklich, wie es ist, ne? Ja, aber man darf sich auch nicht gerade bei schweren Erkrankungen, nicht mit einer Meinung zufrieden geben. Mhm. Das ist ja nun nicht eine Kleinigkeit. Da muss schon sehr sorgfältig vorgegangen werden. Aber meinst du nicht, dass die Uniklinik doch das Beste ist, was ja, man dann irgendwie kriegen kann, oder? Was ich rate dir auch, da können wir dir gleich auch noch ein paar Telefonnummer geben, mal Kontakt aufzunehmen mit der Deutschen Krebshilfe. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen. Da gibt es auch psychologische Betreuung, es gibt Wegweiser und Lotsen und so weiter. Also wir werden dich jetzt gleich mal anrufen und dir mal ein paar Sachen an die Hand geben, wo du dich weiter informieren solltest. Ach, das ist nett. Das machen wir sehr gerne, Marion. Ich drücke dir die Daumen, dass, dass es gut wieder wird und dass der Krebs in den Griff zu kriegen ist. Dankeschön. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, dir auch alles Gute, ne? Dankeschön, Marion. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Moritz Güldenring. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Macht's gut. Tschüss.